Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4. Dresden, 22. Mai 1792. Wegen des letzten Teils deiner Reise war ich sehr in Sorgen, da du in Leipzig nicht lange genug geblieben warst, um dich ganz wieder zu erholen. Desto beruhigter sind wir nun nach deinem letzten Briefe aus Jena. Der Anfall in Leipzig kann nichts weiter gewesen sein als die Folge einer Erkältung nach vorhergegangener Erhitzung des Blutes. Jetzt wirst du dich besser in Acht nehmen und besonders zum Reiten die beste Zeit wählen. Meinen Brief, den ich nach Leipzig adressierte, wird dir D. nachgeschickt haben. Trotz deiner öfteren Unpässlichkeit haben wir uns doch manchmal etliche Stunden nacheinander ungestört genossen. Für mich ist ein solches Beisammensein eine Art von geistiger Badekur, ein Pyrmonter, der mich wieder stärkt, wenn ich mir durch schofle Nahrung den Magen verdorben habe. Die Idee, dass wir uns wenigstens in den Messen in Leipzig sehen werden, ist mir sehr wert, und an meiner Seite werde ich nichts fehlen lassen, um sie zu realisieren. Deinem Lottchen sage viel Freundliches von mir. Es freut uns, dass wir einander näher gekommen sind und dass sie sich wohl bei uns gehabt hat. Deine Negotiation wegen des Verlegers zu Shaftesbury oder Hume hat meinen ganzen Beifall. Mit den Bedingungen bin ich sehr zufrieden, wenn der Verleger nur mit mir zufrieden sein wird. Die Arbeit getraue ich mir wohl zu machen, aber ich stehe ihm nicht für lange Pausen, wenn ich die Lust verliere. Den Shaftesbury habe ich mir holen lassen, alles von ihm scheint nicht eine neue Übersetzung zu verdienen. Was mir am tauglichsten vorkommt, ist ein Versuch über Tugend und Verdienst, wo er die von Kant verfolgte Glückseligkeitslehre möglichst veredelt hat. Beim flüchtigen Durchblättern habe ich viel gute Ideen darin gefunden, aber das Ganze doch nicht klassisch genug. Ich werde nun Humes Schriften zu bekommen suchen. Vielleicht finde ich da mehr Befriedigung. Meine Gesundheit ist jetzt vortrefflich, und deinem Rate, mich nicht zur Arbeit zu zwingen, werde ich folgen. Das andere Rezept will mir noch nicht recht einleuchten. Musik und leichte Lektüre tun mir gewiss mehr Dienste als die Karten, weil sie mich länger und angenehmer zerstreuen. Ich werde auf Mittel denken, einen Vorrat von französischer Literatur zu diesem Behufe in meine Gewalt zu bekommen. Der Aufsatz für den Präsidenten ist fertig und übergeben, aber noch weiß ich nichts von dem Erfolge. Jetzt geht es über die Philosophie des Rechts. Dora ist noch nicht zurück. Wir erwarten sie nächsten Freitag mit dem Onkel Weber. Vorher ziehen wir auf den Weinberg. Graf Gessler war hier, wie dein Brief ankam. Er dankt sehr für dein Andenken und empfiehlt sich deiner Freundschaft. Vielleicht siehst du ihn bald wieder. Lebe wohl und arbeite mit Maßen. M. grüßt herzlich, dein Körner.